CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 7. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition sowie als MP3-Download erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Vasco da Gama, 1469 bis 1524. Gegen Ende des Mittelalters waren sie in Europa begehrt wie Gold und fast genauso teuer. Gewürze. Die schmackhaften Körnchen und Pulver mussten aus fernen Landen importiert werden. Dabei trieben die Zwischenhändler, allen voran Venezianer, Araber, Perser und Türken, die Preise unverschämt in die Höhe und erzielten sagenhafte Gewinne. Daher entschloss man sich am portugiesischen Königshof, endlich einen Seeweg nach Indien zu finden, dem Land, in dem der Legende nach Gold und Gewürze wuchsen. Schnell war ein passender Kapitän gefunden, der schon zu Lebzeiten legendäre Seefahrer Vasco da Gama. Vasco da Gama wird um das Jahr 1469 in der kleinen portugiesischen Hafenstadt Sines, südlich von Lissabon, geboren. Sein Vater Esteban ist dort Bürgermeister und genießt bei Hof einen ausgezeichneten Ruf. Der kleine Vasco wächst mit den Söhnen von Fischern und Matrosen auf. Schon früh lauscht er den fantastischen Erzählungen der Seefahrer, die auf ihren mit Gold und Sklaven schwer beladenen Schiffen aus fernen Ländern heimkehren. Seine Mutter Isabel ist darüber nicht so erfreut. Sie hat mit ihrem Sohn höhere Dinge vor. Sie wünscht sich für den Sprössling eine kirchliche Laufbahn. Doch der junge Vasco und sein älterer Bruder Paulo entschließen sich anders. Sie wollen unbedingt Seefahrer werden. Vasco nimmt bereits in jungen Jahren an Expeditionen entlang der afrikanischen Küste teil. Er sammelt wichtige Erfahrungen und erarbeitet sich einen guten Ruf unter den Seeleuten. Nach dem Studium der Mathematik und der Kosmographie wird er umgehend zum Kapitän ernannt. Als die Franzosen im Jahr 1493 ein mit Gold beladenes Schiff der Portugiesen kapern, nutzt da Gama die Chance, um sein Ansehen noch zu vergrößern. König Johann II. Beauftragt ihn mit der Vergeltungsaktion. Und Kapitän da Gama führt den Befehl schnell und präzise aus. Allein im Hafen von Lissabon bringt er 10 französische Schiffe in seine Gewalt. Das macht Eindruck auf den König. Doch überraschend stirbt Johann II. Sein Nachfolger, Manuel I., übernimmt von seinem Vorgänger aber nicht nur die Macht, sondern auch einen ehrgeizigen Plan. Der Seeweg nach Indien soll endlich gefunden werden, um eine neue Handelsroute für die begehrten und teuren Gewürze aus dem Orient einzurichten. Der bereits bekannte Landweg nach Osten steckt zu dieser Zeit voller Gefahren und Hindernisse. Die sogenannte Seidenstraße, die Marco Polo einst bereiste, führt über unwegsame Gebirgspässe und durch endlose Wüsten nach Peking und Shanghai im äußersten Osten Chinas. Häufige Überfälle machen den Handel zu einem unberechenbaren Abenteuer. Aber da gibt es noch eine andere, dem Westen weithin unbekannte Route. Sie führt über den Indischen Ozean. Und nur die arabischen Handelskapitäne kennen diesen Seeweg. Diese Vormachtstellung wollen Portugal und auch der Rivale Spanien mit allen Mitteln durchbrechen. Schon ein anderer glaubte bereits, diesen Weg gefunden zu haben. Doch am 12. Oktober 1492 hatte Kolumbus nicht das sagenumwobene Indien, sondern Amerika entdeckt. Die königlichen Berater am portugiesischen Hof waren sich nun ganz sicher, der Seeweg zu den Gewürzländern kann nur um Afrika herumführen und nicht, wie Kolumbus glaubte, über den Weg nach Westen. Vasco da Gama soll nach dem Tod seines Vaters Esteban, der ursprünglich für das Unternehmen vorgesehen war, die große Aufgabe übernehmen. Im Spätsommer 1496 erreicht ihn der königliche Auftrag. Er sucht bei seinem älteren Bruder Paulo Rat und versucht ihn zu überreden, das Kommando zu übernehmen. Doch der lehnt ab. Paulo ist zwar bereit, mit auf die Reise zu gehen, aber die Verantwortung solle auf seinem Bruder ruhen. Also treibt Vasco unermüdlich die Vorbereitungen für die größte Mission seines Lebens voran. Er gilt in diesen Tagen als mutig, zielstrebig und über die Maßen fähig. Doch auch seine Brutalität und seine Launen sind in aller Munde. Und so beginnt das Abenteuer. Am 8. Juli 1497 sticht Vasco da Gama mit 200 Mann Besatzung und 4 Schiffen in See. Das Flaggschiff San Gabriel steht unter seinem Kommando, die Berrio unter Nicolau Cuego und die San Rafael unter dem Kommando seines Bruders Paulo. Außerdem begleitet die Flotte ein Versorgungsschiff, das immense Mengen Proviant geladen hat. Nahrungsmittel für ganze 3 Jahre. Schiffszwieback, Öl, Getreide, Trinkwasser und Wein, von dem jedem Besatzungsmitglied 1 Liter pro Tag zusteht. Über viele Generationen hinweg haben die Portugiesen den Bau von hochseetauglichen Schiffen entwickelt. Die gedrungene Bauweise erleichtert das Manövrieren in flachen Gewässern und erhöht die Stabilität. Allerdings ist an Komfort auf diesen Schiffen nicht zu denken. Zwischen den Kanonen, dem Ballast, den Tauen und Segeln und der Ladung ist nur wenig Platz für die Besatzung. Vasco da Gama hat die fähigsten Seefahrer seiner Zeit um sich versammelt. Viele von ihnen haben sich bei früheren Entdeckungsfahrten der Portugiesen bereits bewährt, aber keiner weiß, was auf ihn wartet. Einziger Anreiz? Die Aussicht auf Reichtum und Ruhm. Für den Kommandanten kommt es auf der langen Reise darauf an, die Disziplin an Bord aufrechtzuerhalten. Es wird immerhin die bis dahin längste Seefahrt aller Zeiten. Unter der Besatzung befinden sich Navigatoren und Matrosen, Soldaten und Segelmacher, Zimmerleute, Büchsenmacher und Köche. Zur Mannschaft gehören aber auch Schwerverbrecher, denen man die Freiheit schenkt, da sie an einem derartigen Himmelfahrtskommando teilnehmen. Gleich zu Beginn der Fahrt steht Vasco da Gama vor einer schwierigen Entscheidung. Der naheliegende Weg zum Kap der Guten Hoffnung wäre natürlich, entlang der Westküste zu fahren. Aber permanente Gegenströmungen des Südostpassates machen das Segeln unmöglich, zumindest für die damaligen Schiffe. Deshalb wählt Vasco da Gama eine andere Route. Er segelt in weitem Bogen in Richtung Südamerika und umfährt so den Südostpassat. Ein weiter Weg. Fast 3 Monate segeln sie schon, ohne Land zu sehen und ohne zu wissen, wann sie die afrikanische Küste endlich erreichen werden. Die Mannschaft ist erschöpft, die frischen Lebensmittel sind aufgebraucht, die Expedition droht zu scheitern. Endlich, am 4. November 1497, kommt Land in Sicht, die Westküste Afrikas. Einen Tag, nachdem wir Anker geworfen hatten, gingen wir mit dem Kommandanten an Land und fingen einen der Eingeborenen, notiert ein Chronist. Am folgenden Tag ließ der Kommandant ihm schöne Kleider anziehen und ihn wieder an Land bringen. Vasco da Gama legte ihm verschiedene Waren vor, um zu erfahren, ob ihr Land irgendeine davon hervorbrächte, und zwar Zimt und Gewürznelken, Edelsteine und Gold und noch andere Dinge. Aber er verstand nichts von den Waren, so wie Menschen, die so etwas noch nie gesehen haben. Nach 8 Tagen Aufenthalt sticht die Flotte wieder in See und nimmt Kurs auf die Südspitze Afrikas, das Kap der Stürme, das der portugiesische König in Kap der guten Hoffnung umbenannte. Am 18. November 1497 kommt es in Sicht. Eine harte Prüfung für die Seefahrer. Tagelang kämpft die Mannschaft gegen schwere Stürme. Fast eine Woche benötigt die Flotte, das Kap zu umfahren. Schließlich landet Da Gama in Mossel Bay. Wie immer, wenn er an Land geht, lässt er auch dort ein Kreuz aufstellen. Als Navigationshilfe für nachfolgende Seefahrer und als Zeichen des Anspruchs auf Herrschaft. 7 Monate sind seit der Abfahrt vergangen. 7 Monate Not und Schinderei. Eine Meuterei droht. Die Schiffe segeln auf einem Ozean, den noch nie ein europäisches Schiff befahren hat. Das Schlimmste für die Seeleute ist das Skorbut, eine Erkrankung, die aufgrund eines starken Vitamin-C-Mangels entsteht. Hände und Füße schwellen an, es entstehen offene Wunden, die Zähne fallen aus, an Essen ist nicht mehr zu denken. Mit dem eigenen Urin versuchen die Männer, ihre Wunden zu desinfizieren. Es befinden sich keine Ärzte an Bord, höchstens ein Barbier. Der ist wenigstens in der Lage, einen faulenden Zahn zu ziehen. Auf ernsthaft Erkrankte wartet nur der Tod. Die Strömungen vor Afrikas Ostküste sind unberechenbar. An manchen Tagen, so berichtet der Chronist, legen sie trotz kräftigen Windes nur wenige Seemeilen zurück. Vor der Küste Mosambiks begegnen die Portugiesen zum ersten Mal fremden Schiffen, arabischen Dhows. In den Häfen der ostafrikanischen Küste hofft Vasco da Gama, Informationen über den Seeweg nach Indien zu finden. Hier liegen die Schiffe, die regelmäßig dorthin fahren und die Bäuche voller exotischer Gewürze haben. Ihre Schiffsführer sind erfahrene Navigatoren. Sie besitzen Karten, Kompasse und Quadranten, präziser als die der Portugiesen. Vasco da Gama setzt alles daran, Informationen über die Indienroute zu bekommen. Araber bieten ihr Wissen an. Und auch der Lotse des Sultans von Mombasa. Da Gama aber hält ihn für einen Verräter und lässt ihn in Gewahrsam nehmen. Sein Misstrauen ist begründet. Der Sultan von Mombasa fürchtet um sein Handelsmonopol und will die Flotte der Portugiesen vernichten. Als der Spion schon in der ersten Nacht entflieht, heißt es für Da Gama, so schnell wie möglich aufzubrechen. Doch nicht ohne vorher noch kostbares Gut an Bord zu nehmen. Der Kapitän lässt Gewürze laden und steuert anschließend auf Malindi zu. Der dortige Sultan unterstützt die Portugiesen. Er stellt ihnen einen erfahrenen Schiffsführer zur Verfügung. Mit dem Sommermonsun lotst er die Schiffe Da Gamas in nur 23 Tagen an die Küste Indiens. Vor einem kleinen Fischerort nördlich von Calicut geht die Flotte vor Anker. Sie trugen den Kommandanten mit einer Ehrfurcht durch die Menschenmenge, die noch größer war, als sie in Spanien einem König hätte erwiesen werden können, ist der Chronist beeindruckt. Wir traten durch ein Tor in einen sehr großen Hof, durchquerten noch 4 weitere Tore, indem wir den Leuten, die uns im Weg waren, Rippenstöße gaben. Der Samorin, Herrscher des Meeres, wie sich der König von Calicut nennt, empfängt die Portugiesen wie Staatsgäste. Noch ahnt der Samorin nicht, dass es den Portugiesen nicht um freundschaftlichen Handel, sondern um die Macht im Indischen Ozean geht. Die Ankömmlinge einigen sich schnell mit den Indern. Für Zimt, Gewürznelken, Ingwer, Pfeffer und Edelsteine gibt es Gold, Silber, Korallen und Scharlachtuch. Vasco da Gama bleibt 4 Monate in Indien und ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Er hat das Paradies entdeckt, von dem Kolumbus nur träumte, und endlich den Weg zu den Schätzen des Orients gefunden. Durch diese Entdeckung steigt Portugal zur Weltmacht auf. Den gastfreundlichen Indern aber bringen die Europäer Ausbeutung und Gewalt. Doch davon berichtet der Chronist nichts. Am 29. August 1498 notiert er: Und so gingen wir ohne Verzug unter Segel und traten unseren Weg nach Portugal an. Wir waren alle sehr froh, dass wir das Glück gehabt hatten, eine so große Entdeckung zu machen. Sein letzter Tagebucheintrag in Indien drückt nur die Sorge um eine glückliche Heimkehr aus. Doch die Heimreise wird eine Katastrophe. Sie dauert fast noch einmal so lang wie die Hinreise und am Ende kehrt nur ein Drittel der Besatzung in die Heimat zurück. Aber die Nachricht von Da Gamas Erfolg verbreitet sich wie ein Lauffeuer bis Venedig, dessen Handelsmonopol nun gebrochen ist. Das Geld, das Venedig reich gemacht hat, wird bald in andere Taschen fließen. Am 18. September wird Vasco da Gama feierlich in Portugal empfangen. Er wird zur Belohnung zum Admiral der indischen Meere und zum Herren der Eroberung, Schifffahrt und des Handels von Äthiopien, Arabien, Persien und Indien ernannt. Seine Flotte macht Portugal zur erfolgreichsten Seefahrernation der damaligen Zeit. Jedes Jahr werden neue Schiffe entsandt. Mit Feuer und Schwert werden die Länder rund um den Indischen Ozean erobert. Noch zu Lebzeiten Vasco da Gamas nehmen die Portugiesen den gesamten südostasiatischen Raum ein. Er selbst segelt noch zweimal nach Indien. Doch das sind keine Entdeckungsreisen, sondern Kriegsfahrten. 1502 bricht er mit 21 schwer bewaffneten Schiffen auf. Seine Aufgabe liegt jetzt darin, das Gewürzmonopol mit Waffengewalt aufrechtzuerhalten, was ihm auch über Jahrzehnte gelingt. Kolumbus, der große Konkurrent und ungewollt der Entdecker Amerikas, wurde von seiner dritten Reise in Ketten nach Spanien zurückgebracht. Bis zuletzt beteuerte er, den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben. Er starb 1506, einsam und verbittert. Vasco da Gama hingegen segnete das Zeitliche hochgeachtet am Heiligabend 1524 in Cochin als Vizekönig von Indien. Portugal ehrte ihn mit dem monumentalsten Bauwerk seiner Geschichte, dem Hieronymus-Kloster in Lissabon, wo sich noch heute seine sterblichen Überreste befinden. Vasco da Gama hatte mit seiner Entdeckung aus dem kleinen Königreich Portugal eine Weltmacht gemacht. Niccolò Machiavelli, 1469 bis 1527. Machtbesessen, eigensinnig, rücksichtslos. So müssen Politiker sein, wenn sie Erfolg haben wollen. Dies ist keinesfalls eine neue Erkenntnis. Vor nahezu 500 Jahren hat der italienische Politiker und Schriftsteller Niccolò Machiavelli genau diese Gedanken zu Papier gebracht. Ein Fürst, der sich behaupten will, so schreibt er in seinem Werk »Der Fürst«, ein Fürst, der sich behaupten will, muss auch imstande sein, nicht gut zu handeln und das Gute zu tun und zu lassen, wie es die Umstände erfordern. Aussagen wie diese sind der Grund dafür, weshalb Machiavelli seit bald 500 Jahren verteufelt wird. Ein Scheusal sei er, sagen seine Kritiker, ein Unhold, wie ihn kaum die Hölle hervorbrächte. Schließlich habe Niccolò Machiavelli das Rezept für all jene Herrscher niedergeschrieben, die fortan jegliche moralische Bedenken über Bord warfen, wenn sie nur ihre Macht sichern und ausbauen konnten. In dieses Bild fügt sich nahtlos eine Anekdote, die über Machiavelli erzählt wird. Als dieser schon im Sterben liegt, drängt ihn der anwesende Priester, den Teufel und alle seine Werke zu verfluchen, worauf Machiavelli erwidert: Dies ist nicht der Zeitpunkt, sich Feinde zu machen. War Machiavelli wirklich des Teufels Philosoph? Niccolò Machiavelli wird in Florenz des Jahres 1469 als drittes Kind und erster Sohn des Notars Bernardo und seiner Ehefrau Bartolomea geboren. Die Machiavelli sind eine alteingesessene, republikanisch gesinnte Bürgerfamilie, deren männliche Vertreter in der Regel die Beamtenlaufbahn einschlagen. Politisch einflussreich oder besonders vermögend sind sie jedoch nicht. Der Vater sorgt trotzdem dafür, dass Niccolò eine exzellente humanistische Ausbildung erhält, in deren Mittelpunkt das Studium der antiken Philosophie, der Literatur und der Geschichte steht. Das, so dachte man damals, sei die beste Vorbereitung auf ein Leben in der Welt der Politik. Das Florenz, in dem Niccolò Machiavelli aufwächst, erlebt gerade eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Seit 1434 lenkt die Patrizierfamilie der Medici die politischen Geschicke der Stadt. Hinter einer sorgfältig bewahrten republikanischen Fassade baut Lorenzo di Medici, schon zu Lebzeiten der Prächtige genannt, eine nahezu fürstliche Machtposition auf. Er gibt der Stadt inneren Frieden und politische Stabilität. Dank einer ausgeklügelten Balancepolitik gelingt es ihm auch, gute Beziehungen zu den anderen mächtigen Stadtstaaten Italiens, allen voran Mailand und Rom, herzustellen. Nach dem Tod Lorenzo di Medicis im Jahr 1492 stürzt Florenz sogleich in eine politische Krise. Und mit ihm ganz Italien. Französische, spanische und deutsche Truppen fallen ins Land ein. An die Stelle von republikanischen Stadtherren treten vielerorts skrupellose Gewaltherrscher. In Florenz schlägt die Stunde des Dominikanermönchs Girolamo Savonarola. Mit glühenden Predigten kann er zunächst die Bürger für sich begeistern und die Macht in der Stadt an sich reißen. Doch schon bald wollen die Florentiner nicht weiter zusehen, wie Savonarola quasi eine Diktatur Gottes errichtet. Mit Unterstützung des Papstes wird er schließlich als Ketzer verurteilt und 1498 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sogleich machen sich die Bürger von Florenz daran, die Anhänger des verhassten Mönchs aus Behörden und Ämtern zu vertreiben. Neue Männer übernehmen die bedeutendsten Verwaltungsposten. Einer von ihnen ist der 29 Jahre alte Niccolò Machiavelli. Es ist der 19. Juni 1498, als ihn die Bürgervertretung zum Segretario della Repubblica wählt und zum Vorsteher der zweiten Kanzlei ernennt, die sich mit den militärischen Angelegenheiten und den außenpolitischen Beziehungen befasst. Machiavelli ist damit oberster Herr des Heeres und Chefdiplomat der Republik Florenz. Sein plötzlicher Auftritt auf der politischen Bühne überrascht. Schließlich ist nicht bekannt, dass er zuvor schon Erfahrungen in der Verwaltung sammeln konnte. Wahrscheinlich verdankt Machiavelli das Regierungsamt seinem ehemaligen Lateinlehrer Marcello Adriani, der ein paar Monate vor ihm den Vorsitz der ersten Kanzlei übernommen hatte. Die größte Herausforderung für Machiavelli ist zunächst die Rückeroberung der Stadt Pisa samt ihres für Florenz so wichtigen Seehafens. Pisa stand 100 Jahre lang unter Florentiner Herrschaft, hatte aber die politischen Wirren der letzten Jahre genutzt, um sich loszusagen. Als Machiavelli sein Amt antritt, versucht Florenz bereits seit 4 Jahren, das abtrünnige Pisa zu unterwerfen. Erfolglos. Schnell erkennt er, dass sich daran auch nichts ändern wird, solange Florenz unzuverlässige und rivalisierende Söldnertrupps für seine Zwecke einsetzt. Auf Drängen Machiavellis beschließt der Rat der Stadt 1506 schließlich die Gründung eines Volksheeres. Nahezu im Alleingang baut Machiavelli in der Folge eine Bürgermiliz auf, die 1509 endlich den Sieg über Pisa erringen kann. Es ist dies der größte politische Erfolg Machiavellis. Auf seinen diplomatischen Missionen als Gesandter der Stadt Florenz trifft Machiavelli unter anderem mit dem französischen König, dem deutschen Kaiser und dem Papst zusammen. Besonderen Eindruck hinterlassen bei Machiavelli aber die Begegnungen mit Cesare Borgia, dem ehrgeizigen Herrscher über die Romagna. Denn dieser hatte sich infolge einer skrupellosen, aber überaus erfolgreichen Eroberungspolitik in kürzester Zeit zu einem der mächtigsten Fürsten Italiens aufgeschwungen. Derweil wird Italien von neuem zum Spielball der großen europäischen Mächte. Papst Julius II. Schmiedet ein Bündnis mehrerer italienischer Staaten mit Spanien. Diese sogenannte Heilige Liga richtet sich vor allem gegen Frankreich. Florenz, traditionell Verbündeter der Franzosen, bleibt außen vor und wird in der Folge von spanischen Truppen besetzt. Mit den Spaniern kehren auch die Medici nach Florenz zurück und setzen der Florentinischen Republik ein Ende. Hat der Sturz der Medici 20 Jahre zuvor Machiavellis Aufstieg zum Spitzenbeamten erst möglich gemacht, findet mit ihrer Rückkehr sein politisches Wirken ein abruptes Ende. Unverzüglich wird er seines Amtes enthoben. Als er wenig später sogar der Verschwörung bezichtigt wird, folgen Gefängnis und Folter. Zwar kommt Machiavelli im Zuge einer allgemeinen Amnestie bald wieder frei, doch wird er in die Verbannung geschickt. So zieht er sich im Frühsommer des Jahres 1513 mit seiner Familie auf ein kleines ererbtes Landgut bei San Casciano in der Nähe von Florenz zurück. Seit 12 Jahren ist Machiavelli da bereits mit Marietta di Luigi Corsini verheiratet. Von ihr ist wenig bekannt, außer dass sie ihm 6 Kinder gebärt und seinen ausgeprägten Hang zur Untreue geduldig erträgt. Niccolò Machiavelli ist zutiefst niedergeschlagen. Die Politik war sein Leben, und das ist ihm nun genommen. Aus der erzwungenen politischen Tatenlosigkeit flüchtet sich Machiavelli in die politische Schriftstellerei. Noch im Jahre 1513 verfasst er das Werk, das ihn später so berühmt wie berüchtigt machen sollte. Il Principe, zu Deutsch der Fürst. Das Buch ist bahnbrechend. Bislang hatten Philosophen und Gelehrte das politische Geschäft stets durch die moralische Brille betrachtet. Nur wer moralisch gut handelt, konnte demnach ein guter Herrscher sein. Ausgehend von seinen eigenen politischen Erfahrungen trifft Machiavelli die nüchterne Feststellung, dass Politik, das Machterhalt, so nicht funktioniert. Wer das, was er tut, ausgibt für das, was man tun sollte, bewirkt eher seinen Untergang als seine Erhaltung, schreibt Machiavelli. Daher sei es seine Absicht, die tatsächliche Gestalt der Dinge zu beschreiben und nicht ein Fantasiebild. Gut, was muss ein Fürst nun mitbringen, wenn er Erfolg haben will? Für Machiavelli steht fest, ein Herrscher braucht sowohl Fortuna, also ein ihm gewogenes Schicksal, als auch Virtu, die Fähigkeit zum Machterhalt. Das deutsche Sprichwort »Das Glück des Tüchtigen« trifft genau, was Machiavelli damit meint. Für einen Herrscher gilt es, die Situation stets zu seinen Gunsten zu nutzen. Die Kriegskunst sollte daher oberste Priorität für einen Fürsten haben, denn, so schreibt Machiavelli, die Vernachlässigung der Kriegskunst ist der erste Schritt zum Verlust der Herrschaft. Und das beste Mittel, sie zu erwerben, ist die Meisterschaft in dieser Kunst. Wie soll sich der Fürst aber dem eigenen Volk gegenüber verhalten? Nun, sagt Machiavelli, am besten wäre es, gleichermaßen geliebt und gefürchtet zu sein. Da es aber schwer ist, beides zu vereinigen, ist es weit sicherer, gefürchtet zu sein als geliebt. Gefürchtet zu sein darf jedoch keinesfalls heißen, gehasst zu werden. Als Beispiel dient Machiavelli hier Cesare Borgia. Als dessen Heerführer aufgrund seiner Grausamkeit den Hass der Bevölkerung auf sich zieht, lässt er ihn vor den Augen der Bürger hinrichten und schlägt damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Denn einerseits kann er den Hass der Bürger besänftigen, andererseits deren Furcht und Respekt vor ihm selbst steigern. Statt Nachsicht und Milde empfiehlt Machiavelli also wohl dosierte, gezielt eingesetzte Grausamkeiten. Denn dem Erhalt des Respekts vor dem Herrscher sind aus Sicht Machiavellis alle politischen Maßnahmen unterzuordnen. Alles in allem ist Machiavellis idealer Herrscher aber keinesfalls ein gewaltbesessener Diktator, sondern viel eher ein politischer Schachspieler, der jeden seiner Züge klug kalkuliert. Und welches Land könnte einen solchen Fürsten dringender gebrauchen als Italien, das im Schachspiel der großen Mächte stets die Bauernopfer bringen muss? Allein von 1494 bis 1525 tragen deutsche, französische und spanische Truppen 3 größere Kriege auf italienischem Boden aus. Machiavelli liefert mit seinem Buch eine Blaupause, mit welchen Mitteln und Eigenschaften es einem Herrscher gelingen könnte, das in viele Kleinstaaten zersplitterte Italien zu einen und von der Fremdherrschaft zu befreien. Dass dies ein wahres Anliegen ist, geht im Übrigen auch aus dem Titel des letzten Kapitels des Fürsten hervor, der lautet »Aufruf, Italien von den Barbaren zu befreien«. Machiavelli widmet sein Werk »Der Fürst« dem neuen Medici-Herrscher von Florenz in der Hoffnung, dessen Aufmerksamkeit und Gunst zu erwecken. Der bedankt sich höflich und schickt als Anerkennung eine Kiste Wein. Wahrlich nicht die Reaktion, die sich Machiavelli erhofft hat. In den folgenden Jahren führt der auf sein Landgut verbannte Machiavelli das Leben eines einfachen Bauern. Er kümmert sich um Vieh und Landwirtschaft, genießt die Vogeljagd und verbringt viel Zeit im Wirtshaus. Dort vertreibt er sich mit einem Metzger, einem Müller und 2 Ziegelbrennern die Zeit mit Karten und Würfelspiel. Was für ein Umgang für den ehemaligen Spitzendiplomaten, der einst mit Königen und Kaisern verkehrte. Es überrascht nicht, dass Machiavelli sich immer mehr in eine Fantasiewelt zurückzieht. Er selbst schreibt, wenn der Abend kommt, kehre ich nach Hause zurück und gehe in mein Schreibzimmer. An der Schwelle werfe ich die Bauerntracht ab, voll Schmutz und Kot. Ich lege prächtige Hofgewänder an und angemessen gekleidet begebe ich mich in die Säulenhallen der großen Alten. Er meint die Philosophen und Dichter der Antike. Freundlich von ihnen aufgenommen, nähre ich mich da mit der Speise, die allein die meinige ist, für die ich geboren bin. Während seiner Verbannung ist Machiavelli überaus produktiv und verfasst zahlreiche Werke politischer oder historischer Natur, die sich, wenn er sie überhaupt veröffentlichen kann, stets an gelehrte Kreise richten. Den meisten seiner Zeitgenossen ist Machiavelli aber gar nicht als politischer Schriftsteller, sondern als Komödiendichter bekannt. Insbesondere dem 1520 in Florenz uraufgeführten Lustspiel La Mandragola ist großer Erfolg beschieden. Die Satire erzählt von der Planung eines Ehebruchs durch Protagonisten wie einen gelangweilten Lebemann, eine kupplerische Mutter und einen impotenten Ehemann. Sein nicht nachlassendes Bemühen um die Gunst der Medici wird 1520 endlich von Erfolg gekrönt. Zwar holen sie Machiavelli nicht in die praktische Politik zurück, aber sie erteilen ihm den Auftrag, die Geschichte der Stadt Florenz niederzuschreiben. Ein umfangreiches Unterfangen, dem sich Machiavelli die nächsten Jahre widmet. Doch abermals wendet sich das Schicksal gegen ihn. Im Jahre 1527 marschieren die Truppen des deutschen Kaisers in Florenz ein und beenden die Herrschaft der vom Volk ungeliebten Medici. Die alte republikanische Verfassung gewinnt wieder Geltung. Voller Hoffnung bewirbt sich Machiavelli auf die Sekretärsstelle, die er zuletzt vor 15 Jahren inne gehabt hatte. Doch er hat keine Chance. Obwohl er so viele Jahre unter der Verbannung durch die Medici gelitten hat, wird er jetzt wegen seiner Chronistentätigkeit als deren Parteigänger abgestempelt. Einstimmig lehnt der Rat der Stadt seine Bewerbung ab. Diese erneute Zurückweisung ist zu viel für den nunmehr 58-Jährigen, dessen Gesundheit nach all den Jahren der Verbitterung angeschlagen ist. Am 21. Juni 1527 stirbt Niccolò Machiavelli im Kreise seiner Familie in Florenz und wird tags darauf in der Familiengruft in Santa Croce beigesetzt. Blickt man auf Leben und Werk Machiavellis zurück, erscheint er wahrlich nicht als des Teufels Philosoph. Heute herrscht Einigkeit darüber, dass mit Machiavelli die politische Philosophie der Neuzeit beginnt. denn er ist der Erste, der das politische Geschäft nicht durch die moralische Brille betrachtet, sondern aus dem Blickwinkel der Effizienz. Welches Verhalten ist hilfreich für den Machterhalt und welches nicht? Wenn heute Politiker von Staatsräson oder politischen Notwendigkeiten sprechen, meinen sie nichts anderes. Und wer weiß, vielleicht hat auch der eine oder andere seinen Machiavelli auf dem Nachttisch liegen. Michelangelo, 1475 bis 1564. Noch heute, über 500 Jahre nach seiner Fertigstellung, sind die Besucher der Galerie dell'Accademia in Florenz beeindruckt von ihm, dem David des Michelangelo. Er ist das Abbild des perfekten Mannes, wie er locker lässig seinen Astralkörper zur Schau stellt und dabei fast herablassend auf die Besucher blickt. Unvorstellbar, dass Michelangelo dieses Prachtwerk aus nur einem einzigen Stück Carrara-Marmor herausgemeißelt hat. Über 5 Tonnen wiegt der David, ist so hoch wie ein Doppeldeckerbus und hat seinen Schöpfer 3 Jahre Arbeit gekostet. Ein Projekt, das sich gelohnt hat. Denn neben mehreren 100 Dukaten Lohn hat David seinem Meister vor allem eines beschert: Berühmtheit bis weit über seinen Tod hinaus. Michelangelo wird 1475 als Sohn von Ludovico Buonarroti und Francesca di Neri Miniato del Sera in dem idyllischen italienischen Dorf Caprese geboren. Sein Vater, der von einer Kunsthandwerkerfamilie abstammt und ein kleines Landgut besitzt, hat stets Schwierigkeiten, seiner Frau und seinen Kindern den gewünschten Lebensstandard zu bieten. Durch die Gunst der damals in der Toskana vorherrschenden Medici erhält er ab und an niedere Staatsämter, die die Familie Buonarroti kurz nach der Geburt Michelangelos nach Florenz führen. Dort wird der Säugling einer Amme übergeben, da die eigene Mutter zu schwach ist, das Kind zu stillen. Weitere Schwangerschaften verschlechtern den gesundheitlichen Zustand von Francesca zusehends, was nur wenige Jahre später zu ihrem Tod führt. Michelangelo ist nun halbwaise. Da sich sein Vater nicht um ihn kümmern kann, lebt der Junge weiterhin bei seiner Amme und deren Mann, einem Steinmetz. Erst als es um die Berufswahl von Michelangelo geht, fühlt sich der Vater verantwortlich. Er wünscht, dass sein Sohn Kaufmann wird und lukrative Handelsgeschäfte betreibt. Handwerk hat zu dieser Zeit in Florenz seiner Meinung nach keinen goldenen Boden. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Michelangelo hat seinen Entschluss nämlich schon lange gefasst. Er will in die Fußstapfen seines Ziehvaters treten und ebenfalls Steinmetz werden. »Ich habe die Leidenschaft für meine Arbeit mit der Milch meiner Amme aufgesogen«, sagt er viele Jahre später, als er auf sein unglaubliches Talent angesprochen wird. Schließlich siegt der Sohn über den Vater und kann mit seinen 13 Jahren eine Lehre in der Werkstatt des damals berühmten Domenico Ghirlandaio beginnen. Schnell zeigt sich Michelangelos große Begabung für jede Art der bildenden Künste. Sowohl in der Bildhauerei als auch in der Malerei hebt er sich deutlich von seinen Mitschülern ab. Schon in seinem ersten Lehrjahr darf er deshalb die Akademie im Garten der Medici besuchen. Lorenzo di Medici hatte diese Einrichtung gegründet, um jungen Künstlern eine Möglichkeit zu bieten, die Arbeiten ihrer großen Vorbilder zu studieren. Zahlreiche Statuen und Skulpturen schmücken den Garten. In Ruhe können die Schüler die Techniken der alten Meister selbst ausprobieren und erlernen. Berühmte Künstler wie Sandro Botticelli oder Gian Battista Alberti unterstützen sie dabei. Bereits Michelangelos erstes Werk zieht die Aufmerksamkeit Lorenzo di Medicis auf ihn. Der Kopf eines Fauns gelingt dem angehenden Künstler so gut, dass ihn die Medici unverzüglich in den kleinen Kreis seiner Günstlinge aufnimmt. Von nun an genießt Michelangelo die beste Ausbildung, die seinerzeit in Florenz möglich ist. Er erhält Unterricht in den Fächern Bildhauerei, Malerei, Architektur und Poesie. Da er sich als Günstling um finanzielle Angelegenheiten keine Sorgen machen muss, kann er sich ganz und gar seinen Studien widmen. Ob ihm sein Erfolg schon damals zu Kopf gestiegen ist, vermag heute niemand mehr mit Gewissheit zu sagen. Im Nachhinein wird Michelangelo jedenfalls häufig als jähzornig, trotzig, hochmütig und unberechenbar beschrieben. Charaktereigenschaften, die auch zu einer Szene passen, die sich angeblich zwischen ihm und seinem Mitschüler Pietro Torrigiano zugetragen haben soll. Eines Tages besuchen die beiden Jungen den Kreuzgang der Kirche Santa Maria del Carmine, um sich die dortigen Fresken anzuschauen. Während Michelangelo von der Art der Darstellung sehr angetan ist und die Formen der Figuren bewundert, kritisiert Pietro deren fehlende Ausdrucksstärke und Glanzlosigkeit. Keiner der beiden will nachgeben. Die Diskussion endet mit einer Schlägerei, bei der Michelangelos Nase gebrochen wird, was ihn dann Zeit seines Lebens an die handgreifliche Auseinandersetzung mit Pietro Torrigiani erinnern sollte. Bereits 3 Jahre nach Michelangelos Aufnahme in die Akademie stirbt Lorenzo di Medici im Alter von nur 43 Jahren. Eine Katastrophe für die jungen Künstler, denn sein Sohn Piero di Medici hat keine kulturelle Ader und sieht deshalb auch keinen Sinn in der Fortführung der Akademie. Enttäuscht wendet sich Michelangelo zusammen mit 2 Freunden von den Medici ab und geht nach Bologna. Dort fertigt er zwar einige kleinere Arbeiten an, aber sein Leben erfüllt ihn nicht. Noch immer ist Florenz die Hauptstadt der Künste und dorthin will er zurück. Nicht ungelegen kommt es ihm deshalb, als er hört, dass sein Name in seiner Abwesenheit auf einer Liste mit Künstlern aufgetaucht sei, die dafür in Frage kämen, einen neuen Versammlungssaal für den Großen Rat in Florenz auszustatten. Als er in seiner Heimatstadt ankommt, wartet aber ein ganz anderer Auftrag auf ihn. Piero di Medici hat sich in den Kopf gesetzt, aus dem eben gefallenen Schnee eine Statue anfertigen zu lassen. Michelangelo setzt diese Aufgabe zwar mit Bravour um, kommt sich dabei aber ziemlich lächerlich vor. Er, der begnadete Künstler, fühlt sich als Marionette eines Übermütigen. Doch zu dieser Zeit sind die Stunden des Piero di Medici bereits gezählt. Französische, spanische und deutsche Truppen fallen in die Toskana ein und nähern sich Florenz. Gleichzeitig schafft es der Dominikanermönch Girolamo Savonarola mit flammenden Reden, die Bevölkerung gegen die im Luxus lebenden Medici aufzubringen. Die Masse brodelt. Piero di Medici bleibt nur noch ein Ausweg. Er muss aus Florenz fliehen. Kaum hat Savonarola vernommen, dass der Regent der Stadt das Weite gesucht hat, ruft er die theokratische Republik aus. Innerhalb kürzester Zeit beginnt eine Ketzerverfolgung unvorstellbaren Ausmaßes. Alle, die sich gegen Savonarola stellen, werden umgehend auf den Scheiterhaufen gebracht. Auch Bücher und Kunstwerke gehen in Flammen auf. Das kulturelle Florenz liegt in Schutt und Asche. Wie unter Schock wendet sich der 21-jährige Michelangelo 1496 von der einst blühenden Kunstmetropole der Toskana ab und geht nach Rom. Dort wird er beinahe erschlagen von den unbeschreiblichen Kunstwerken, die seine Vorgänger im Namen der Kirche geschaffen haben. Voll Hingabe studiert er die alten Meister und erhält auch selbst bald erste Aufträge. Der römische Adelige Jacopo Galli ist auf der Suche nach einem Künstler, der den Weingott Bacchus für ihn gestalten soll. Michelangelo nimmt die Herausforderung an und schafft eines seiner besten Jugendwerke. Die Präzision seiner Arbeit und die Originalität seiner Darstellung machen Kunstwerk und Künstler schnell bekannt. So wird auch der französische Kardinal Jean de Villiers de la Grolaille auf ihn aufmerksam, der ihn gleichfalls mit einer Arbeit beauftragt. Im Gegensatz zum lebenslustigen Bacchus soll Michelangelo für den Kardinal eine Pietà schaffen, also die Darstellung der Mutter Gottes mit dem sterbenden Christus auf dem Schoß. Auch diesen Auftrag setzt der junge Künstler auf beeindruckende Weise um. Die Mimik und die Gestik von Maria und Jesus rühren den Betrachter noch heute. Rund 5 Jahre verbringt Michelangelo in Rom. Dann haben sich in seiner Heimatstadt die Wogen weitgehend geglättet. Mit Unterstützung des Papstes hatten es die Florentiner Bürger bereits 1498 geschafft, den diktatorischen Mönch Savonarola zu stürzen und die Regierung in die Hand zu nehmen. Dadurch ist Künstlern zumindest ein unbehelligtes Leben möglich, wenn es auch in keiner Weise mit den wunderbaren Bedingungen zu Zeiten eines Lorenzo di Medici zu vergleichen ist. Letztlich dürften es auch familiäre Beweggründe gewesen sein, die Michelangelo nach Florenz zurückführen. Sein Vater Ludovico hat seit der Flucht Piero di Medicis kein öffentliches Amt mehr inne und kann den Unterhalt der Familie nicht mehr gewährleisten. Für ihn steht fest, dass der erfolgreiche Sohn für ihn und seine Brüder zu sorgen hat. In der langsam wieder aufkeimenden Kunstszene von Florenz gibt es in jenen Tagen nur ein Thema: die Aufgabe, aus einem gigantischen Marmorblock eine Davidstatue zu meißeln. 1464 hatte dies bereits der Bildhauer Agostino di Duccio in Angriff genommen und war kläglich daran gescheitert. Auch Antonio Rossellino, der sich rund 10 Jahre später an das Projekt herangewagt hatte, war nicht mit Erfolg gesegnet. Nun, 1501, sollte Michelangelo an genau demselben Block sein können beweisen. Am 13. September beginnt der damals 27-jährige Künstler mit seiner Arbeit. 400 Dukaten Vorschuss fördern den Ehrgeiz, das Kunstwerk zu vollbringen, zusätzlich. Und das Vorhaben gelingt. Am 8. September 1504, also 3 Jahre nach dem ersten Hammerschlag, präsentiert Michelangelo seinen David. Im krassen Gegensatz zu den bis dahin bekannten Darstellungen des biblischen Helden, die Donatello oder Verrocchio geschaffen hatten, ist die neue Statue das Abbild eines beeindruckenden jungen Helden, dessen vollkommene Schönheit uns noch heute fasziniert. Michelangelo ist nun endgültig der leuchtende Stern am italienischen Künstlerhimmel. Bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus wird bekannt, dass es ihm gelungen ist, den Marmorfelsen zu bezwingen und das Unmögliche möglich zu machen. Die besten Künstler werden zusammengerufen, um zu entscheiden, wo die Statue stehen soll. Die Wahl fällt schließlich auf den Platz vor dem Rathaus. Dort steht David, bis er 1882 zum Schutz vor Verwitterung in die Galerie dell'Accademia umziehen muss. Kaum hatte sich der Ruhm Michelangelos bis nach Rom verbreitet, wird auch Papst Julius II. Ganz versessen darauf, den Künstler kennenzulernen. Er lässt Michelangelo vorladen und weiht ihn in seine bis dahin geheimen Pläne ein. Ihm, dem Vertreter Gottes auf Erden, solle ein Grabmal geschaffen werden, das alles bis dahin Dagewesene in seinen Schatten stellt. Größer, schöner und beeindruckender als alle bekannten Mausoleen soll die künftige Grabstätte von Julius II. Sein. Ein Auftrag nach Michelangelos Geschmack. Im März 1505 beginnt er mit der Planung. Schon bald kann er seinen Entwurf präsentieren. 40 Statuen symbolisieren den Triumph der Kirche. In der Mitte die Grabstätte von Julius II. Der Papst ist begeistert. Sofort soll sich Michelangelo an die Umsetzung des Planes machen. Unverzüglich bricht der Künstler deshalb nach Carrara auf, um in den dortigen Marmorsteinbrüchen den Abbau des wertvollen Baumaterials persönlich zu überwachen. Den ganzen Winter 1505-1506 verbringt Michelangelo im Steinbruch und achtet mit größter Sorgfalt darauf, dass nur die edelsten Steine nach Rom geliefert werden. Im Frühjahr kehrt er selbst dorthin zurück. Doch er erlebt eine böse Überraschung. Berater des Papstes hatten diesen in der Zwischenzeit davon überzeugt, dass es nichts Gutes verheiße, sich selbst schon zu Lebzeiten ein Denkmal zu setzen. Also war der Papst von seinem Plan abgekommen und widmete sich stattdessen dem Bau der neuen Peterskirche. Für Michelangelo ein unglaublicher Affront. Doch Julius II. Will nicht ganz auf den Künstler verzichten. Er beauftragt ihn mit der Bemalung der Decke der Sixtinischen Kapelle. Michelangelo ist zunächst skeptisch. Die Decke ist sehr hoch und riesengroß. Die Gefahr, an diesem Projekt zu scheitern, ist immens. Er weiß, dass er damit sein gesamtes Renommee als begnadeter Künstler aufs Spiel setzt. Gleichzeitig vermutet er, dass hinter dem Vorschlag des Papstes ein gewisser Bramante d'Urbino steckt, der seit längerem gegen ihn intrigiert, da er ein Förderer des ebenfalls als hochbegabt geltenden Künstlers Raphael ist. Michelangelo ist sich sicher, dass eben dieser Raphael den Auftrag bekommen würde, wenn er ablehnt. Damit wäre seine künstlerische Laufbahn in Rom beendet, ohne dass er eine Möglichkeit gehabt hätte, in dieser Stadt sein Können zu beweisen. Kurzerhand entwirft Michelangelo ein gigantisches Gerüst, das er in der Sixtinischen Kapelle aufbauen lässt. Auf dem Rücken liegend beginnt er, die Decke zu bemalen. Er muss bei Kerzenschein arbeiten. Das stundenlange Liegen auf den harten Brettern und das schlechte Licht verursachen Michelangelo starke Schmerzen und ein Augenleiden. Aber sein Ehrgeiz beflügelt ihn. Nur dem Papst ist es gestattet, die Sixtinische Kapelle zu betreten und die fortschreitende Arbeit zu besichtigen. Doch obwohl Michelangelo trotz der widrigen Umstände sehr schnell arbeitet, ist Julius II. Nicht zufrieden. Der Papst befürchtet, bald zu sterben und die Fertigstellung des Gemäldes nicht mehr zu erleben. Immer wieder geraten die beiden deshalb in Streit. Der Papst droht dem Künstler, ihn vom Gerüst zu werfen, wenn er nicht schneller arbeite. Michelangelo lacht ihn aus und spottet: Wenn ihr das tut, werdet ihr die Fertigstellung des Freskos mit Sicherheit nicht mehr erleben. Doch als der Künstler nach 4 Jahren Arbeit 1512 zum letzten Mal von seinem Gerüst steigt, lebt der Papst noch und kann am Karfreitag desselben Jahres das vollendete Gemälde mit eigenen Augen betrachten. Und was Julius II. Dort sieht, übertrifft seine kühnsten Erwartungen. Durch die Vielzahl der Perspektiven, die der Künstler gewählt hatte, und die freie Anpassung der verschiedenen Personen an die Tiefe der Wölbung, war es Michelangelo gelungen, ein Kunstwerk zu schaffen, das bis auf den heutigen Tag zu den bedeutendsten der Kunstgeschichte zählt. Als Meisterwerk der Malerei aller Epochen, das die Finsternis durchbrach, die Jahrhunderte hindurch die Menschen eingehüllt und die Welt verdunkelt hatte, bezeichnet der Kunsthistoriker Giorgio Vasari das Fresko. Nur 4 Monate nach diesem historischen Augenblick stirbt Papst Julius II. Nun will Michelangelo das geplante Mausoleum umsetzen. Doch dazu kommt es nicht. Es erscheint allgemein zu pompös. Lediglich ein kleiner Teil und wenige der ursprünglich vorgesehenen Figuren werden Realität. Darunter unter anderem die berühmte Moses-Darstellung. Frustriert verlässt Michelangelo schließlich Rom und beginnt 1520 mit der Ausgestaltung der Grabkapelle für die Familie Medici in der neuen Sakristei von San Lorenzo in Florenz. Rund 12 Jahre arbeitet er an diesem Auftrag. Noch einmal kehrt Michelangelo nach Rom zurück, 1536. Er lässt auf der Altarwand der Sixtinischen Kapelle das monumentale Fresko »Das jüngste Gericht« entstehen. Dies ist die Zeit, zu der er auch als Dichter berühmt wird. Er schreibt zahlreiche Sonette, von denen er die schönsten einer gewissen Vittoria Colonna widmet, der einzigen Frau, der es gelungen ist, in sein arbeitsreiches Leben zu treten. Sie wird zu seinem geistigen und moralischen Vorbild, lehrt ihn Gelassenheit und zeigt ihm, dass es neben der Arbeit auch andere Dinge gibt, die ihn erfüllen und glücklich machen können. 1546 wird er von Papst Paul III. Zum Bauleiter des Petersdoms bestellt. Das Bauvorhaben drohte zu scheitern, denn Bramante d'Urbino, Michelangelos einstiger Widersacher, hatte einen Plan entworfen, der sich nicht umsetzen ließ. Mit großem Selbstbewusstsein korrigiert Michelangelo die unsinnigen Entwürfe. Unter seiner Leitung entsteht die Kuppel des heutigen Petersdoms, ein Meilenstein der Architekturgeschichte. stets auf der Suche nach Kontrasten zwischen Schatten und Licht sowie Mauer und Freiraum, ergibt sich ein Effekt, der von den Experten als Bewegung des Raumes bezeichnet wird und als Vorläufer der barocken Baukunst gilt. Ab 1560 fordert Michelangelos exzessives Arbeiten unter größten körperlichen Anstrengungen seinen Tribut. Dazu stellen sich diverse Altersleiden ein. Häufig ist er gezwungen, das Bett zu hüten, da er immer wieder ohnmächtig wird. 1563 erleidet er seinen ersten Schlaganfall. Von nun an kann er das Bett nicht mehr verlassen. Kurz zuvor hatte er noch einmal alle Kräfte aktiviert, um seine unvollendeten Pläne und nicht ausgeführten Entwürfe zu verbrennen. Niemand sollte nach seinem Tode erfahren, was umzusetzen ihm verwehrt war. Am 18. Februar 1564, im Alter von 89 Jahren, schließt er für immer die Augen. Meine Seele lege ich in Gottes Hände, meinen Körper übergebe ich der Erde und meine Güter überreiche ich meinen nächsten Verwandten. Mit diesen Worten verabschiedet er sich. Mit Michelangelo stirbt ein Künstler, der eine ganze Epoche geprägt hat. Er ist der Inbegriff der italienischen Renaissance. Kaum ein anderer hat so viele monumentale Werke geschaffen wie er. Noch heute, rund 450 Jahre nach seinem Tod, stehen wir staunend vor seinen Kunstwerken. Martin Luther, 1483 bis 1546. Es ist der 2. Juli 1505. Ein heftiger Sturm fegt über das Land. Die Bäume biegen sich im Wind. Immer wieder lassen Blitze den dunklen Himmel taghell erscheinen. Keinen Hund jagt man bei einem solchen Wetter vor die Hütte. Und doch ist einer unterwegs, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Martin Luther. Der frisch gebackene Magister, der gerade ein Zweitstudium an der Universität Erfurt aufgenommen hat, ist auf dem Rückweg von einem Besuch bei seinen Eltern, als ihn das Unwetter bei Stotternheim in Thüringen überrascht. Hilfesuchend blickt der junge Mann um sich, aber weit und breit ist kein Unterschlupf in Sicht. Plötzlich schlägt der Blitz direkt neben ihm ein. Der starke Luftdruck schleudert ihn zu Boden. In Todesangst ruft er: Hilf, heilige Anna, und ich will ein Mönch werden. Ein Gelöbnis, das das Leben von Martin Luther grundlegend verändert und weitreichende Folgen für die deutsche Geschichte haben wird. Geboren wird Martin Luther am 10. November 1483 im sächsischen Eisleben. Sein Vater, Hans Luther, ist Bergarbeiter. Er ist für seine Wutausbrüche und Gewalttätigkeiten bekannt und erzieht seine Kinder mit äußerster Disziplin und Härte. Martins Mutter, Margarete, ist ebenfalls eine ernste und strenge Person, die von ihren Kindern keine Widerworte duldet und auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurückschreckt. Liebe, Wärme und Geborgenheit sind für die Eltern ein Zeichen von Schwäche und vor allem in der Kindererziehung völlig fehl am Platz. Wer nicht gehorcht, bekommt Schläge. Ein Jahr nach der Geburt von Martin zieht die Familie nach Mansfeld. Dort kann sich der Vater an einer Kupfermine beteiligen und bringt es so innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Vermögen. Bereits um 1491 zählen die Luthers zu den angesehensten Leuten der kleinen Stadt. Schon mit 5 Jahren besucht Martin die Lateinschule. Die mittelalterlichen Lehrmethoden sind barbarisch und schüchtern den ängstlichen kleinen Jungen zunehmend ein. Einmal, so berichtet er später selbst, hat er an nur einem einzigen Vormittag 15-mal die Rute zu spüren bekommen. Und das, obwohl er von seinem Lehrer als still und zurückhaltend beschrieben wurde. Trotz der Angst, die Martins täglicher Schulbegleiter ist, macht er gute Fortschritte. Seine Begabung ist so groß, dass er 1497 mit 14 Jahren an die Domschule nach Magdeburg und bereits ein Jahr später an die Pfarrschule nach Eisenach wechseln kann. Direkt nach seinem Schulabschluss 1501 schreibt sich Martin Luther an der Universität Erfurt ein. Die Hochschule, die zu dieser Zeit schon auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, hat einen hervorragenden Ruf und zählt zu den bedeutendsten Lehranstalten des Landes. Luthers Eltern, die sich vom Studium ihres Sohnes einen weiteren sozialen Aufstieg erhoffen, unterstützen ihn finanziell, fordern aber zugleich Zielstrebigkeit und beste Leistungen. Selbstverständlich erfüllt der ehrgeizige junge Mann diese Wünsche und beendet sein erstes Studium bereits im Alter von 22 Jahren mit dem Magister Artium in Philosophie, Latein, Grammatik, Rhetorik, Logik, Ethik und Musik. Doch damit ist der Vater nicht zufrieden. Jurist soll der Junge werden. Unverzüglich beginnt Martin deshalb, Rechtswissenschaften zu studieren. Gut vorstellbar, wie groß der Schock für seinen Vater gewesen sein muss, als ihm der bis dahin stets gehorsame Sohn kurz nach seinem Gewittererlebnis mitteilt, dass er sein Gelöbnis einlösen, das Studium abbrechen und ins Kloster gehen werde. Bereits am 17. Juli 1505, also nur zwei Wochen nach dem Gewitter, tritt Martin in den Bettelorden der Augustiner in Erfurt ein. Das Klosterleben im Mittelalter ist hart. Beten, Arbeiten und Fasten prägen den Alltag der Mönche. Bereits morgens um 3 Uhr trifft sich die Glaubensgemeinschaft nach kaum 4 Stunden Schlaf zum ersten Gebet in der Kirche. Danach beginnen die Mönche mit ihrer Arbeit, die immer wieder von Andachten und Gottesdiensten unterbrochen wird. Doch nicht nur die strengen Reglements machen das Leben im Kloster unangenehm. Besonders im Winter ist es beinahe unerträglich. Als einziger Raum der ganzen Klosteranlage wird der Speisesaal beheizt. Doch darin halten sich die Mönche nur während des Mittagessens auf. Die restliche Zeit des Tages und vor allem auch nachts sind sie der Kälte ausgeliefert. Aber trotz all dieser Einschränkungen bereut Martin Luther seinen Eintritt ins Kloster nicht. Bereits nach einem halben Jahr legt er das ewige Mönchsgelübde ab, das ihn für immer an den Augustinerorden binden soll. In 1507 wird Luther in Erfurt zum Priester geweiht und beginnt sein Theologiestudium an der dortigen Universität. Im Herbst 1510 reist er zusammen mit einem anderen Mönch nach Rom, in der Hoffnung, eine Audienz bei Papst Julius II. Zu erhalten. Grund der Reise ist ein in Sachsen herrschender Streit über die richtige Auslegung der Ordensregeln in Klöstern des heiligen Augustinus. Ein Teil der 29 sächsischen Augustinerklöster will die Regeln aufweichen und abschwächen, während der andere Teil, dem auch Luthers Heimatkloster in Erfurt angehört, die Regeln sogar verschärfen will. Doch Luthers Vorhaben, im Papst einen Fürsprecher für die strengen Regeln zu finden, scheitert. Julius II. Empfängt die beiden unbedeutenden sächsischen Mönche gar nicht, sondern ist vielmehr damit beschäftigt, neue Geldquellen für seine gigantischen Bauvorhaben zu erschließen. Neben dem Verkauf üblicher Wallfahrerandenken wie Rosenkränzen und Heiligenbildern floriert in Rom der Ablasshandel. Egal, welcher Verfehlung sich die Pilger, die zu dieser Zeit zahlreich in die heilige Stadt strömen, auch schuldig gemacht haben, gegen Geld können sie sich von jeder Sünde loskaufen. Und nicht nur das. Auch die Seelen bereits Verstorbener können mit Hilfe des richtigen Ablassbriefes aus dem Fegefeuer befreit werden. Ehebruch, Betrug, Mord, Streit und was die Abgründe menschlichen Handelns sonst noch hervorbringen, alles kann mit Geld ungeschehen gemacht werden. Die Einnahmen aus dem Ablasshandel und der sogenannte Peterspfennig, eine Art Kirchensondersteuer, werden für die Finanzierung des Petersdoms verwendet, dessen Grundstein am 18. April 1506 gelegt wurde. Insgesamt arbeiten über 2000 Steinmetze, Zimmerleute und andere Handwerker an diesem gigantischen Bauwerk, das erst 120 Jahre später fertiggestellt wird und heute noch die größte Kirche der Christenheit und Repräsentationskirche des Papstes ist. 4 Wochen harren Martin Luther und sein Begleiter in Rom, ohne auch nur in die Nähe Julius II. Zu gelangen. Als sich abzeichnet, dass nicht mit einer Audienz zu rechnen ist, treten sie die Rückreise nach Erfurt an. Die Bilder des florierenden Ablasshandels und die Enttäuschung über den Papst haben sich jedoch tief in die Gedanken der beiden Reisenden eingebrannt. »Rom ist der Sitz des Teufels und der Papst ist ärger als der Türke«, berichtet Luther nach seiner Rückkehr und bringt damit alle Erlebnisse auf einen Punkt. »1511 wird Martin Luther nach Wittenberg versetzt. Nach seiner Promotion zum Baccalaureus Biblicus, also zum Professor für Bibelauslegung, 1512 hält er Vorlesungen über die Psalmen sowie die Briefe des Apostel Paulus an die Römer, die Galater und die Hebräer. Doch je intensiver er sich mit der Bibel beschäftigt, desto größer werden seine Zweifel an der bis dahin gültigen Kirchenlehre. Nach Luthers Verständnis kann der Mensch nicht aus eigener Kraft und nicht durch die von der Kirche angebotenen Mittel wie Beichte oder Ablass das Heil erlangen. Die Heilserlangung sei vielmehr ein Geschenk, das Gott jedem gläubigen Menschen zuteil werden lasse, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Der Mensch selbst habe nichts anderes zu tun, als dieses Geschenk Gottes in Demut anzunehmen. Umso aufgebrachter reagiert Luther, der ab 1514 auch als Pfarrer in der Wittenberger Stadtkirche tätig ist, als er erfährt, dass viele Gläubige seiner Gemeinde nach Jüterburg oder Zerbst reisen, um dort Ablassbriefe zu kaufen. Anstatt sich ihm, ihrem Seelsorger, anzuvertrauen, laufen sie wie die Lemminge dem Dominikanermönch Johann Tetzel nach, der marktschreierisch durch die Lande zieht und mit Parolen, wie sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, einen blühenden Ablasshandel betreibt. Immer wieder versucht Luther in den kommenden Monaten, durch aufschlussreiche und theologisch fundierte Predigten die Menschen zum Glauben an die Liebe Gottes zurückzuführen. Doch ohne Erfolg. Tetzels Versprechen, arme Seelen mit Geld freikaufen zu können, verbreitet sich wie ein Lauffeuer und zieht die Menschen in seinen Bann. Als Luther dann im Oktober 1517 eine offizielle, von der Kirche herausgegebene Instruktionsschrift für Ablasshändler in die Hände bekommt, ist er endgültig fassungslos. Wie weit ist es mit der Kirche gekommen? Wie können Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle und sogar der Papst es zulassen, dass in ihrem Namen armen Menschen das Geld auf so schändliche Weise abgeknöpft wird? Wie kann ein solcher Verrat an Gott, eine solche Blasphemie geduldet werden? Höchst empört verfasst Luther einen Brief an die Kirchenobersten und seine berühmt gewordenen 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Die Legende will zwar, dass er die Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat, aber Tatsache ist, dass Luther sie zusammen mit einem Brief an den Klerus geschickt hat. Die Reaktionen, die er damit auslöst, übertreffen seine kühnsten Erwartungen. Bereits nach wenigen Wochen sind Nachdrucke seiner Thesen in Leipzig, Nürnberg und Basel im Umlauf und spalten Europa in 2 Lager. Während humanistische Gelehrte und einige bedeutende Fürsten Luthers Ansichten teilen, lehnt der katholische Klerus sie grundlegend ab. Aussagen wie die These 32, wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt sein. Oder die These 33, nicht genug kann man sich vor denen hüten, die den Ablass des Papstes, jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Solche Aussagen lassen vermuten, welcher Unmut sich innerhalb der Kirche geregt hat. Dennoch reagieren die deutschen Bischöfe besonnen. Sie unterrichten zwar den Papst von Luthers ungeheuren Thesen und weisen seine Vorgesetzten an, ihn zur Vernunft zu bringen, direkte Angriffe auf den Aufmüpfigen bleiben jedoch zunächst aus. Da Luther aber nicht aufhört, sich auch weiterhin öffentlich zu seinen Thesen zu äußern und immer wieder neue Schriften verfasst, wird ein Jahr später der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet. Seinem Landesherrn, Friedrich dem Weisen von Sachsen, ist es zu verdanken, dass der Prozess nicht in Rom stattfindet, sondern von Kardinal Cajetan in Augsburg geführt wird. Am 12. Oktober 1518 muss sich Martin Luther zum ersten Mal in einem Verhör zu seinen Schriften äußern. Die Spannung im Verhandlungsraum ist groß, denn die Angst, die die Inquisition in den vorangegangenen Jahrzehnten verbreitet hat, ließ schon manchen Angeklagten beim Verhör klein beigeben. Aber keinen Martin Luther. Im Brustton der Überzeugung wiederholt und erläutert er unerschütterlich seine Thesen. Und mit jedem Satz, den Luther spricht, ist Kardinal Cajetan überzeugter davon, einen unverbesserlichen Ketzer vor sich zu haben. Dennoch sind ihm die Hände gebunden. Da Friedrich der Weise hinter Luther steht und der Auslieferung nach Rom nicht zustimmt, kann Cajetan kein Urteil über den vermeintlichen Ketzer fällen. Doch anstatt sich über den glimpflichen Ausgang der Verhandlung zu freuen und in Zukunft vorsichtiger mit seinen Äußerungen zu sein, fühlt sich Luther regelrecht gezwungen, nun erst recht seine Thesen weiter zu untermauern. Mit seinen neuen reformatorischen Schriften von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen beschwört er den endgültigen Bruch mit Rom herauf. 1520 wird der Ketzerprozess erneut gegen ihn eröffnet, der darin gipfelt, dass Luther und allen seinen Anhängern der Kirchenbann in der Bulle Exsurge Domine, was so viel heißt wie »Erhebe dich, Herr«, angedroht wird. 60 Tage werden Luther von der Kirche eingeräumt, sich schuldig zu bekennen und zu widerrufen. Doch statt dies zu tun, antwortet der Rebell mit seiner Ketzerschrift an den christlichen Adel deutscher Nation und verbrennt die Bulle öffentlich vor dem Elstertor in Wittenberg. Damit ist der Bruch mit der katholischen Kirche unwiderruflich vollzogen. Martin Luther wird am 3. Januar 1521 offiziell von Papst Leo X. aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen. Ihm droht der Tod auf dem Scheiterhaufen. Doch auch diesmal lässt ihn sein Landesvater nicht im Stich. Friedrich der Weise setzt durch, dass Luther vor ein weltliches Gericht gestellt wird und freies Geleit erhält. Auf dem Reichstag in Worms wird die Sache Martin Luther Kaiser Karl V. vorgetragen, der den Aufrührer am 17. und 18. April 1521 verhört. »Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien glaube ich, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen«, versucht der Angeklagte, den Kaiser von seinen Ansichten zu überzeugen. Doch seine Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Im Wormser Edikt verhängt Karl V. die Reichsacht über Luther und seine Anhänger. Der Ketzer gilt als vogelfrei. Als Junker Jörg getarnt, versteckt ihn Friedrich der Weise auf der Wartburg bei Eisenach. 10 Monate lebt Luther dort in einer kleinen Kammer. Doch obwohl er mit gutem Essen versorgt wird, erleidet er sowohl physische als auch psychische Höllenqualen. Die wenige Bewegung führt zu schlimmen Verdauungsproblemen und nachts quälen ihn Albträume. Immer wieder erscheint ihm der Teufel im Schlaf, was ihn fast wahnsinnig werden lässt. Trotzdem leistet Martin Luther während seines Aufenthalts auf der Wartburg etwas, das bis heute von größter Bedeutung ist. Er übersetzt das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche und macht es damit allen Menschen zugänglich. Gleichzeitig prägt er dadurch eine deutschlandweit geltende Schriftsprache, die die bis dahin unterschiedlichen Dialekte ablöst. Da Luther eine sehr ausdrucksstarke Sprache wählt, verbreitet sich seine Bibelübersetzung schnell. Bereits im Erscheinungsjahr werden 3000 Exemplare verkauft. Was für die damalige Zeit, man bedenke, dass der Großteil der Bevölkerung Analphabeten waren, sensationell ist. Entgegen der Anordnung Friedrichs des Weisen verlässt Martin Luther am 1. Mai 1522 die Wartburg und kehrt nach Wittenberg zurück. Dort schart er eine immer größer werdende Anhängerschaft um sich. Obwohl die Reichsacht noch immer besteht, wird Luther nicht verhaftet. Der Kaiser befindet sich in mehreren Kriegen und hat kein Interesse mehr daran, sich in kirchliche Belange einzumischen. Auf dem Reichstag zu Speyer 1526 kommt es deshalb sogar zu einem weitreichenden Entschluss. Jeder Landesherr erhält die Erlaubnis, die Konfessionsfrage nach Belieben zu handhaben, bis der Fall endgültig von einem Kirchenkonzil geklärt worden ist. Damit steht der Reformation nichts mehr im Wege. Für Luther, der ein Jahr zuvor die ehemalige Nonne Katharina von Bora geheiratet hatte, ein kleiner Triumph. Katharina von Bora schenkt Luther in den kommenden Jahren 3 Söhne und 3 Töchter, die, mit einer Ausnahme, alle das Erwachsenenalter erreichen. Beruflich ist Luther in diesen Jahren damit beschäftigt, seiner reformierten Kirche ein eigenes Gesicht zu geben. So führt er unter anderem die Neuordnung der Messe ein und verfasst den Katechismus. Philipp Melanchthon, Luthers engster Vertrauter, schreibt 1530 28 Glaubensartikel im Augsburger Bekenntnis nieder, das die Unterschiede zur katholischen Kirche manifestiert und den Glauben der protestantischen Reichsstände erläutert. Dieses Bekenntnis, die sogenannte Confessio Augustana, wird auf dem Augsburger Reichstag Kaiser Karl V. dargelegt, in der Hoffnung, der Kaiser würde die protestantische Kirche nun endgültig als zweite Konfession im Deutschen Reich anerkennen. Doch Karl V. lehnt ab. Aufgebracht schließen sich die Reichsstände, die sich bereits zum Protestantismus bekennen, daraufhin im Schmalkaldischen Bund zusammen, der die Lehre Luthers unterstützt und gegen den katholischen Kaiser verteidigt. Luther selbst nimmt aufgrund der immer noch bestehenden Reichsacht nicht am Reichstag teil, sondern arbeitet währenddessen an der Übersetzung des Alten Testaments und führt mehrere theologische Auseinandersetzungen und Diskurse, wie die berühmt gewordenen Religionsgespräche. Als der Kaiser erkennt, dass er sein Land mit der Ablehnung der protestantischen Forderungen in 2 Lager teilt, schließt er mit dem Schmalkaldischen Bund 1532 den Nürnberger Religionsfrieden, der eine gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie für den gegenwärtigen konfessionellen Besitzstand beinhaltet. Damit sind zumindest innerdeutsche Religionskriege ausgeschlossen. Martin Luther hat zu dieser Zeit bereits andere Sorgen. Ihn quälen schlimme Krankheiten. Nieren- und Blasensteine führen immer wieder zu Koliken, die unerträgliche Schmerzen verursachen. Zunehmend leidet Luther in den kommenden Jahren auch an Gicht, Rheuma sowie Schwindel- und Kreislaufattacken. Immer schwerer fällt es ihm, sich längere Zeit auf den Beinen zu halten und seine Lehrtätigkeit an der Universität zu Wittenberg fortzusetzen. Als 1542 seine geliebte Tochter Magdalena stirbt, kann er den Schmerz kaum verwinden. Die Frustrationen, die Luther in dieser Zeit durchlebt, schlagen sich auch in seinen letzten Veröffentlichungen nieder. So verfasst er 1543 seine antisemitische Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen und 1545 das Pamphlet »Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet«. 1546 bricht Luther zu seiner letzten Reise auf. Er will in seiner Geburtsstadt Eisleben Streitigkeiten in der Mansfelder Grafenfamilie schlichten. Dies gelingt ihm zwar, aber zur Heimreise ist er zu schwach. Am 18. Februar 1546 stirbt er mit den Worten: »In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.« Teil 8 der Reihe »Große Frauen und Männer der Weltgeschichte« porträtiert das Leben von Hernán Cortés, Karl V., Nostradamus und Ivan dem Schrecklichen. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Stefanie Mende, Wolfgang Suttner und Sven Knappe. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audio Media Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.